Coach Magic am Start. Hallo meine Magic Man. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Sonntag. Ich war heute schon auf einer Besichtigung, deswegen habe ich ein Hemd an und bin ein bisschen förmlich unterwegs heute. Kaffee habe ich mir auch schon gemacht. Bin gerade quasi zur Tür rein. Das Thema des heutigen Coaching-Videos hat es wirklich in sich. Und die Überschrift ist quasi, oder beziehungsweise das Thema ist, warum du dir niemals ein Urteil über einen Mann bilden solltest auf Grundlage der Erzählungen einer Frau. Und beschütze dich selbst vor dem Jezebel Spirit. Und jetzt erzähle ich euch, wie sich das Ganze zugetragen hat. Eine Ex-Freundin von mir war, bevor sie, also vor der Beziehung, die ich mit ihr hatte, mit einem Freund von mir zusammen. Viele Jahre davor. Und in der Beziehung, die ich mit ihr hatte, hat sie mir erzählt, wie schlecht dieser Mann sie behandelt hat. Und wie er in der Beziehung, wie ungerecht und fies er ihr gegenüber sich verhalten hat. Und sie hat das so erzählt, dass das Gefühl in mir aufkam, als müsste ich jetzt ins Auto steigen, müsste den Typen am Kragen packen und müsste den mal kräftig schütteln. Weil wie kann dieser Untermensch es wagen, eine Frau so auf diese Art und Weise zu behandeln? So hat sie mir das erzählt. Und dann hatte ich einen Moment, in dem ich gemerkt habe, wie sie mich behandelt in der Beziehung. Wie ungerecht, wie manipulativ sie mich gaslightet, stonewalled, wie uneinsichtig sie ist, welche Techniken sie anwendet, um mich an mir selbst zweifeln zu lassen, dass sie mich so an die Grenzen getrieben hat, psychologisch, dass ich so verzweifelt war, dass ich zum Beispiel die Küchentür eingeschlagen habe. Bevor ich sie vom Stuhl trete. Solche Gefühle hat sie in einem erzeugt. Man darf natürlich keine Frau schlagen, nicht handgreiflich werden, um jeden Preis vermeiden. Deswegen habe ich auch die Küchentür eingeschlagen und nicht ihre dumme Fresse. Nur wie heftig das ist. Und in dem Moment hatte ich einen kurzen Magic Moment und habe gemerkt, warte mal, Moment mal, habe ich gedacht. Wenn sie ihn auch so behandelt hat wie mich, und egal wie er sie dann behandelt hat, dann hat sie das provoziert. Dann ist sie nicht dieses Engelchen, wie sie das Ganze mir verkauft, wie ungerecht er mit ihr umgegangen ist. Und deswegen solltet ihr euch niemals ein Bild über einen Mann machen auf Grundlage der Erzählung einer Frau. Und deswegen hatte ich kürzlich dieses Gespräch mit diesem Mann, mit dem ich auch befreundet bin. Das liegt ja bei ihm auch schon viele Jahre, viele, viele Jahre zurück. Und habe ihm mal erzählt, wie sie das darstellt. Und was für Gefühle sie in einem erzeugt, das jetzt regeln zu müssen. Weil es ist ja jetzt meine Freundin und so behandelt keiner meine Freundin. Und so entsteht das Ganze. Und solche Gefühle erzeugt sie. Und dann habe ich ihn damit mal konfrontiert, wie sie das dargestellt hat. Und sein Blick hat Bände gesprochen. Also man hat in seinem Blick gesehen, wie krass auch er das fand. Und dann hat er mir erzählt, als er vor vielen Jahren mit ihr zusammengekommen ist, hat sie das Gleiche über ihren Ex-Freund davor erzählt, so dass er sogar mit ein paar Freunden mit mehreren Autos dahin gefahren ist, bei dem Ex-Freund vor der Tür stand, um das zu regeln und um zu klären, dass man so eine Frau nicht behandelt. Könnt ihr die Zahlen verbinden? Das ist Wahnsinn, das ist der Jezebel Spirit in Reinform. Bedeutet, ich muss mich jetzt nicht wundern, wenn es gleich hier bei mir an der Tür klingelt und da stehen vier Mann mit Baseballschlägern und wollen mich fertig machen. Weil ich meine Ex-Freundin so fies behandelt habe. Weil sie 8 Jahre lang nicht arbeiten musste und hat in meinem Windschatten mitgesurft. Weil ich so ein mieser Typ bin. Muss ich mich nicht wundern, wenn die mir die Rippen brechen wollen, weil ich so ein mieser, mieser bin. Und das ist der Jezebel Spirit in Reinform. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und das ist ein Magic Moment. Auch dieses Gespräch, was ich mit diesem Freund hatte, um das mal, um diesen Jezebel Spirit zu entlarven. Also ich werde seinen Blick nie vergessen. Ich werde ihn nie vergessen, wie er das Gleiche gedacht hat wie ich in dem Moment. Was da am Wirken ist. So, und dann sind da zwei Männer, die augenscheinlich im Recht sind. Der eine Mann will die Frau rückwirkend rächen und der andere Mann will sich nur verteidigen. Beide fühlen sich im Recht und geben in der Auseinandersetzung alles, das könnt ihr mir glauben. Und der Jezebel Spirit dahinter peitscht. Ja, macht's, gönnt's euch richtig. Das muss man begreifen. Der Jezebel Spirit hat immer 5 Liter Benzin dabei, um ein Feuer zu löschen. Definitiv. Nehmt euch in Acht. Bildet euch niemals ein Urteil über einen anderen Mann auf Grundlage der Erzählung einer Frau. Das kann ich euch mitgeben. Bildet euch immer, macht euch immer euer eigenes Bild. Sprecht mit dem Mann. Was die Frau sagt, ist aus einer Perspektive, aus einer verfälschten Perspektive. Wirklich verfälschten Perspektive, um es milde auszudrücken. Dieser Spirit ist absolut heftig und deswegen nehmt euch in Acht vor diesem Spirit und bleibt safe. Denkt immer dran, der weise Krieger vermeidet die Schlacht. Bis bald.